Weg von ihm! Weißt du nicht, was er ist? Er nützt niemandem und hat es nie! Shalom! Lass sie mich erzählen eine schöne Geschichte aus dem Jahre 2003 von Paolo, dem Ölprinz, dem feinen Pinkel, denn der war da ziemlich oft high. Paolo sein Name, Paolo sein Name, das Gewissen der deutschen Nation. Arsch voller Kurs und ein großes Maul, Ständen am Telefon. Uns aufzuklären und zu belehren, dass jeder für seine Pflicht. Doch was der Saubermann selber so treibt, naja, Kutsch heißt das sicher nicht. Paolo sein Name, Paolo sein Name, das Gewissen der deutschen Nation. Arsch voller Kurs und ein großes Maul, Ständen am Telefon. Die Deutschen sind schuldig für alle Zeiten, ja immer dasselbe Lied. Und das von einem Berufsankläger, der sich Koks durch seinen Rüssel zieht. Paolo sein Name, Paolo sein Name, das Gewissen der deutschen Nation. Arsch voller Koks und ein großes Maul, bestellen unten am Telefon. Wie oft hat Paolo uns schon gewarnt vor Neonazis und Gewalt? Aber nicht vor Drogen und Menschenhändlern und plötzlich an der Staatsanwalt. Paolo sein Name, Paolo sein Name, das Gewissen der deutschen Nation. Arsch voller Koks und ein großes Maul, bestellen unten am Telefon. Danach zeigte Reue, Erwartung, Vergebung und entschuldigte sich. Doch wir alle kennen ihn, unseren Paolo, und ändern wir ihn er sich nicht.